Meine sehr geehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, liebe Kameradinnen und Kameraden, ich freue mich, dass ich zum dritten Male schon hier bei der GfP reden darf. Ich habe nachgeschaut, das erste Mal müsste, vielleicht täusche ich mich um ein Jahr, 1998 gewesen sein. Dann 10 Jahre später, 2008. Und jetzt 2018, also ich rede hier alle 10 Jahre. Dann schauen wir mal, was ich dann 2028 hier zum Besten gebe, wenn ich dann noch da bin. Ne? Also, aber ich muss mich ausdrücklich beim Vorstand, bei Martin Pfeiffer, Björn Clemens, bei der Frau Nickel und allen, dem Herrn Lehner, allen vom Vorstand bedanken, dass ich immer wieder hier auch Gehör finde. Das Thema, das Generalthema, zu dem ich sprechen darf, oder das Generalthema des Kongresses lautet ja Reconquista, ja, also die Rückeroberung Europas durch die Europäer selbst. Und mein Thema ist ein Teilaspekt, aber ich glaube ein wichtiger Teilaspekt, nämlich das Kapitalinteresse an der Einwanderung. Und auf dieses Thema werde ich jetzt in der nächsten Stunde eingehen. Martin Pfeiffer hat ja schon angesprochen, nicht alles, was ich hier ausführe, muss jedem Einzelnen immer sofort auf Zustimmung stoßen, aber man sollte sich vielleicht mal damit befassen. Schließlich ist es ja hier die Gesellschaft für freie Publizistik, ja, dass man ein breites Meinungsspektrum abdeckt und nicht wie bei den Etablierten oder wie bei den Linken genau weiß, wo der Feind steht und sich das auch gar nicht anhören will, sondern nur von Vorurteilen und Klischees lebt, wie der Feind angeblich ist. Also ich finde es immer schlimm, wenn man bei Linken hört, wie die Rechten sind, ne? Und wenn man die dann fragt, kennt ihr Rechte? Nö. Bei manchen Rechten fragt man dann auch wirklich, wer weiß dann, wie die Linken sind, ne? oder was Karl Marx schreibt, dann stellt man auch fest, die haben Karl Marx noch nie gelesen, vielleicht Bücher über Karl Marx oder über. Ne? Und deswegen ist es ja immer wichtig, dass man sich direkt hier eine Meinung bildet. Linke Wirtschaftspolitik, es wurde schon angesprochen, ich bin da also dem sozialistischen Lager zuzuordnen, dem kapitalismuskritischen Lager. Das Kapital und die Einwanderung. Es gibt ja im Grunde genommen im nationalen Lager drei grobe Ansätze, wie man auf diese Einwanderung, die Überfremdung reagiert. Die Überfremdung, das wurde von einem Vorredner schon gesagt, ist ja das Thema schlechthin, das die Nationalen umtreibt. Ja, weniger das, was jetzt gerade die letzten Tage das große Thema ist, die Klimakatastrophe, weil jetzt die Felder überall verbrannt sind. Ich gehe darauf nicht ein, ob das jetzt alles Schwindel ist oder stimmt oder die Wahrheit in der Mitte steht. Bei den Nationalen ist zu Recht das Umfolgungsthema, ja, die Umfolgung des deutschen Volkes, der europäischen Völker steht da im Mittelpunkt und das ist zu Recht auch das wichtigste Thema, nämlich die Frage, ob es dann in 20 Jahren noch europäische Völker geben wird oder nicht. Das ist letztendlich das Thema schlechthin, um das es gehen muss. Und es gibt im nationalen Lager im Grunde genommen drei Möglichkeiten, wie man darauf reagiert. Ich mache jetzt eine modellhafte Vereinfachung. Vielleicht wird dann jemand sagen, ja, es gibt auch Mischtypen. Modelle sind ja immer Vereinfachungen. Es gibt die alte Rechte, die sagt, an der Überfremdung und an allen Zerfallserscheinungen, ich sage es jetzt mal, es ist die jüdische Weltverschwörung schuld. Vielleicht die jüdisch-freimaurerische Verschwörung. Ich sage zu den Leuten immer, da ist sicherlich auch was Wahres dran. Es gibt jüdische Lobbyisten, ja, in den USA, die sogenannte Ostküste, Zentralrat der Juden und so weiter und so fort. Das ist nicht nur Verschwörungstheorie, es gibt ja auch Verschwörungspraxis, da ist was Wahres dran. Dann gibt es die neue Rechte, die erkannt hat aus vielleicht Opportunismus, aus Karrieretum, man darf seit 1945 das Judenthema nicht mehr ansprechen, weil man da nicht mehr Karriere machen kann. Also wir müssen das Existenzrecht Israels anerkennen, wir müssen die offiziellen Geschichtsthesen, Stichwort Holocaust, anerkennen. Wir dürfen Juden nicht kritisieren, dann sind wir Antisemiten, dann sind wir gleich auf der Schiene von Hitler und Holocaust. Wir wollen ja in den Bundestag. Wir wollen wie die FPÖ in den Nationalrat in Wien. Also klammern wir das Thema Juden aus oder wir sind geschmeidig und gehen auf die Schleimspur nach Israel. Das kann man natürlich so dann auch machen. Und dann muss natürlich aus der rechten Sicht händeringend, das sagte mal irgendwo ein Rechter, es muss jemand schuld sein. Das ist typisch rechts. Also es ist nicht das System schuld, sondern es muss ja jemand schuld sein. Und wenn natürlich die Juden nicht schuld sein können an der Überfremdung, an der Zerfallserscheinung, weil das darf man ja nicht sagen, das ist ja seit 1945 Hitler, ne, Holocaust verboten, dann ist natürlich an die Stelle des Juden jetzt der Islamist gerückt. So, der Islamist ist an der Überfremdung schuld. Auch den Leuten sage ich, ihr habt ja irgendwo nicht Unrecht, weil der Normalbürger sagt ja nicht, wir haben ein Problem mit den Ausländern, sondern es gibt bestimmte Ausländergruppen, die am meisten stören. Und das sind natürlich die, die kulturell nicht kompatibel sind. Das sind natürlich die Moslems allgemein, die Islamisten, die auf Moscheebauten, Kopftuch und diese ganzen Dinge drängen, sind es natürlich. Also geht man taktisch geschickt vor und sagt nicht, wir sind Ausländer feindlich, rassistisch, sondern wir haben ja nur was gegen die Ausländer, die bei der Normalbevölkerung am meisten stören. Und das sind natürlich in der Tat die Islamisten. Das ist nicht unbedingt Gerald Asamoah, ehemaliger Fußballnationalspieler mit einer dunklen Hautfarbe, wenn er vielleicht Christ ist und Steuern zahlt. Also den nehmen wir natürlich dann aus diesem Bereich dann raus. Oder Boateng, ne, ist ja auch kein Islamist, ist mir nicht bekannt. Wo dann der Herr Gauland plötzlich meinte, er weiß nicht, wer der Boateng ist. Ja, wurde dann von der Frau Storch wahrscheinlich informiert. Ja. Sondern wir konzentrieren uns auf die Ausländer, die im Bewusstsein der normalen Bevölkerung am meisten stören. Moscheebau, Kopftuch, Scharia und diesen ganzen Bereich. So. Und dann gibt es die dritte Gruppe, das ist die kleinste und machtpolitisch am wenigsten wichtige Gruppe. Das sind diejenigen, die sagen, der Kapitalismus ist das eigentliche Problem der Überfremdung und das ist die kleinste Gruppe und zu der gehöre ich. Ja. Deswegen ist es natürlich eine Außenseiterposition. Weil wenn man im linken Spektrum wäre, wenn ich im linken Spektrum anklopfen würde, würden die Leute sagen, ich bin rechtsradikal und Nazi. Ne? Und im rechten Spektrum bin ich im Zweifelsfall dann Bolschewist, Kommunist, Marxist und so weiter. Ne? Das ist eine doppelte Ausgrenzung. Ne? Man ist dann sozusagen im rechtsextremen Spektrum ist man ausgegrenzt und bei den Rechtsextremisten, sogenannten, immer mit Anführungszeichen, das sind 25.000 Menschen laut VS-Berichten, ist man dann noch Linksextremist. Ne? Also man ist dann sozusagen in einem Ghetto drin, im rechtsextremen Ghetto und im rechtsextremen Ghetto noch einmal in einem linksextremen Ghetto, also noch doppelt ausgegrenzt. Deswegen ist es natürlich eine Außenseiterposition, die ich hier vortrage, aber sie könnte trotzdem interessant sein, weil es geht doch letztendlich bei der ganzen Überfremdungsfrage darum, nach den Ursachen zu schauen. Die Ursachen der Überfremdung und nicht nur die Symptome herauszufinden, weil man mit denen natürlich die Bevölkerung zur Wahlabgabe, zur Stimmabgabe am besten ködern kann. Der Islamist, das Kopftuch, die Moschee, die Ausländerkriminalität oder dass, wenn man nach Frankfurt in die Stadt reinfährt, also ich rede von Frankfurt am Main, nicht von Frankfurt an der Oder, ja, und keine Auskunft mehr kriegt in deutscher Sprache. Das ist alles schlimm, aber das sind natürlich die Symptome und nicht die Ursachen der Überfremdung. Und die Ursachen der Überfremdung hängen nicht nur mit dem Kapitalismus in der Wirtschaft zusammen, aber das ist aus meiner Sicht der entscheidende Faktor. Es gibt andere Faktoren, die auch wichtig sind, die hier schon vorgetragen wurden in dem Vortrag vor mir, die Frankfurter Schule. Da geht es um eine geistige Indoktrination, ne, um eine geistige Indoktrination oder sagen wir mal die Ideologie der Menschenrechte. Das sagt die neue Rechte natürlich auch nicht, die AfD. Die Menschenrechte sind ein Problem. Ne? Aber natürlich, klar, diese Menschengleichheit, alle Menschen sind gleich und jeder Mensch hat das Recht, überall auf der Welt glücklich zu sein. Also jeder Syrer, Iraker hat das Recht dann auch, wenn seine Stadt zerbombt ist, er gar kein politisch Verfolgter ist, er vielleicht Gründe hat, da wegzugehen, hat dann das Recht, bei uns auch glücklich zu sein. Das ist die Ideologie der Menschenrechte. Und da gibt es viele Dinge im geistigen Bereich, die da hineinwirken und die auf der rechten Seite auch seit Jahren, Jahrzehnten immer wieder intellektuell, publizistisch beackert werden. Aber es gibt natürlich wichtige, ich sage jetzt mal materielle Interessen, die für die Überfremdung maßgeblich sind. Und das wird nach meiner Auffassung im Nationallager seit Jahrzehnten sträflich vernachlässigt. Und zwar gibt es natürlich da auch Gründe. Auf der Rechten, ja, ist man natürlich zuerst einmal fixiert auf die Ungleichheit der Menschen. Das ist auch richtig. Und auf der Linken, ja, das sind halt die, die behaupten, die Menschen sind gleich oder wir wollen sie gleich machen. Und da haben natürlich die Rechten zunächst einmal recht, die Menschen sind ungleich. Und jeder, der den Kapitalismus kritisiert oder einen Sozialismus einführen will, dann ist ja wieder die Frage, wir sind ja jetzt hier in Thüringen, ja, da ist der Sozialismus in seinem Lauf, hält weder Ochs noch Esel auf, dann an die Wand gefahren. Kann es denn einen sinnvollen Sozialismus geben? Oder sind denn nicht diese Ostblock-sozialistischen Formen der Beweis, dass es gar nicht funktionieren kann? Da haben natürlich die Rechten ein Problem mit solchen Dingen, weil alles, was in sozialistische Richtung geht, letztendlich irgendwo in Richtung von Gleichheit geht. Aber ich bin hier ein Anhänger von Ernst Nolte, Berliner Historiker, der kein Sozialist war, der aber einen interessanten Satz geprägt hat. Nolte ist, glaube ich, vor circa ein oder zwei Jahren verstorben. Und der sagte, es gibt ja nicht nur die beiden Möglichkeiten, alles wie im Ostblock, sogenannten Sozialismus, alles gleich zu machen, ne? Dass wir dann alle im Plattenbau leben und ein paar noch in Wandlitz. Ja? Oder wir lassen es so, wie es jetzt ist. Es wird alles immer ungleicher. Die Vermögen und Einkommen werden immer ungleicher. Dass man sagt als Rechter, jawohl, das ist Gott gegeben. Die Fleißigen und Tüchtigen und die Gescheiten und so setzen sich gegen die Dummen und Faulen durch. Und das ist halt, ne, so, wie es ist. Dann sind die Rechten letztendlich natürlich auf der Seite des Kapitals. Das ist ganz klar. Es gibt aber nach Ernst Nolte, und ich vertrete diesen Standpunkt, die Möglichkeit zu sagen, man kann diese Ungleichheit, diese Schere wieder zusammenführen in Richtung mehr Gleichheit, aber sie nicht schließen, dass die Möglichkeit, dass der Gescheite, der Intelligente, dass der Tüchtige eben mehr Profit hat, ja, mehr Mehrwert hat als der Faule und der Dumme, dass das eben trotzdem gewahrt wird. Also es ist nicht so, es gibt beide Möglichkeiten, entweder diese Ungleichheit geht weiter so wie jetzt, oder man muss ja zu einer völligen Gleichheit gehen, womit jede Initiative abgewürgt würde, sondern es gäbe hier auch Möglichkeiten eines Mittelmaßes, wo immer das richtige Mittelmaß sein mag, das sei einmal dahingestellt. Aber letztendlich geht es bei der Position, die ich auch vertrete, darum, dass man sich nicht nur aufhält bei den Symptomen der Überfremdung, die natürlich für einen Wahlkämpfer immer interessant sind als Populist, dass man die Leute bei den Symptomen abholt, sondern wenn man sich an eine Meinungselite wenden will, muss man sich auch an die Ursachen heranwagen. Und da ist natürlich der Islamist, so sehr er uns stören mag, ne, und so sehr er sich in Deutschland ausbreitet, nicht die Ursache der Überfremdung, sondern es handelt sich bei dem Islamismus um eine der vielen Wirkungen der Verausländerung. Zu diesen gehören die Ausländerkriminalität, die Gewalt von Ausländern, Integrationsprobleme, ja, bezogen auf Sprache und Kultur, die geringeren Bürgerrechte von Frauen, die Scharia, ne, die Islamisierung im Straßenbild, Stichwort Kopftuch, Moscheebauten und so weiter. Wer sich allerdings vor Jahren schon pro Köln, das ist ja mittlerweile eine Kleinstgruppe, die nicht mehr die Rolle spielt, oder auch die AfD, mit dem BRD-Grundgesetz und dem Grundrechte- bzw. Menschenrechtskatalog verpflichtet weiß, hat in Wirklichkeit die Gleichstellung der islamischen Religion auch baurechtlich schon abgesegnet, auch wenn er seine kleinbürgerlichen Wähler in die Irre führt. Schließlich ist in Artikel 3 und 4 des Grundgesetzes genau festgelegt, dass kein Mensch in der BRD wegen seiner Religionszugehörigkeit benachteiligt werden darf. Und spätestens dann, wenn die Moslems über einen BRD-Pass verfügen, haben sie auch alle staatsbürgerlichen Rechte. Natürlich gibt das Grundgesetz Artikel, gegen die dann Islamisten auch verstoßen, ne? Gleichberechtigung der Frau und viele andere Dinge. Aber die wissen natürlich in den Talkshows, das wissen wir ja alle, dann auch wieder Kreide zu fressen, dass es ja nicht so ist. Ne? Das ist auch ganz klar. Aber wer natürlich mit dem Grundgesetz in der Hand, wo die Gleichheit aller Menschen dann propagiert wird, argumentiert, kann gegen Islamisten, wenn sie die deutsche oder die BRD-Staatsbürgerschaft haben, vor allem wenn sie dann auch aus dem eigenen Kulturkreis stammen, wie dieser Vogel, ja, von den Salafisten, ja, hat er natürlich schlechte Argumente, um das einfach abzustellen. Die wirklichen Ursachen der Verausländerung Deutschlands und anderer europäischer Länder haben allerdings mit dem Islam nichts zu tun. Das ist ein Symptom, nur insofern, dass vor der südeuropäischen Haustüre mit der Türkei und den Maghreb-Staaten große Arbeitskräftepotenziale liegen. Wären wir Russen, hätten wir in Sibirien ein Problem mit chinesischen Arbeitsmigranten und Händlern, die in ihrer überwiegenden Zahl eben keine Moslems sind. Als Ursachen sind vielmehr klar und deutlich, auch in den Parlamenten, wo nationale Parteien vertreten sind, die Lobbygruppen zu nennen, die von der Einwanderung profitieren. Da wären zunächst einmal die Einwanderungsgruppen selbst. Zunächst einmal sind die Migranten selbst zu nennen, die teilweise, wie die bei uns zahlreichen Türken, mittlerweile auch Syrer, Iraker und andere, durch diese Merkelsche Einwanderung von 2015 in eigenen Vereinen und Lobbyverbänden gut organisiert sind, auch in Talkshows auftreten. Ausländer kommen in den meisten Fällen zu uns, weil sie a. bei uns höhere Löhne als in ihren eigenen Ländern vorfinden und wenn sie nicht auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich sind, höhere Sozialleistungen als in ihren Heimatländern vorfinden. Das heißt, eine Masseneinwanderung aus der Schweiz oder aus Schweden nach Deutschland, also von Menschen, die hier zu uns passen würden, ne, ist unrealistisch, weil da die Löhne höher sind als bei uns. Ne? Auch wenn natürlich Menschen wie Jörg Kachelmann und Michelle Hunziker kulturell, sprachlich und rassisch gut zu uns passen. Das Gegenteil ist der Fall, immer mehr Deutsche aus der BRD arbeiten, vor allem hier aus Mitteldeutschland, arbeiten und leben in der Schweiz, auch in Österreich, ne, was in der Schweiz auch von der rechtspopulistischen Schweizer Volkspartei SVP für Stimmungsmache und Wählerfang gegen Ausländer, gegen deutsche Ausländer instrumentalisiert wird. Und zwar natürlich mit dem richtigen Kalkül, weil auch ein blonder Sachse, der als Koch in der Schweiz arbeitet, im Zweifelsfall natürlich den dortigen Köchen mit den Lohn drückt, weil das ist ja der Grund, warum der da auch arbeiten soll. Grundsätzlich sind wir Deutschen den Fremden keinen Dank schuldig, wenn sie zu uns aus materiellem Eigeninteresse kommen. Der amerikanisch-deutsch-jüdische Journalist, hoffentlich habe ich es richtig hingebracht, Henrik M. Broder, hat drei Staatsbürgerschaften, die BRD-Staatsbürgerschaft, die amerikanische und die israelische. Henrik Broder bringt diese Erkenntnis wie folgt auf den Punkt. Migranten bereichern völlig zu Recht erstmal sich selbst. Die kommen zu uns, weil sie sich selbst bereichern. Und nicht, weil sie uns bereichern wollen, ob das nun tatsächlich dann auch so stimmt oder nicht stimmt. Und zwar indem sie, wie bereits angesprochen, höhere Löhne als in ihren Heimatländern verdienen und alternativ auf höhere Sozialleistungen zurückgreifen können. Also insofern machen die was für sich selber und wir sind da kein Dank schuld. Ja, schuldig. So, zu den Lobbygruppen gehören aber auch die Auswanderungsstaaten. Wir wollen das hier vollständig aufstellen. Zu dem Thema deutsche Kapitalisten komme ich dann später noch. Die Auswanderungsstaaten bezüglich der ökonomischen Interessen der Ausländer sind noch die Interessen der bestimmten Auswanderungsstaaten zu nennen. So kann beispielsweise die Türkei ihre sozialen Probleme in Hinteranatolien aufgrund bislang mangelnder Industrialisierung, gerade jetzt durch diese Boykottmaßnahmen gegen Erdogan, was bitteschön die Bundesregierung überhaupt nichts angeht, wer da zum türkischen Staatspräsident gewählt wird, wie auch Erdogan nicht im Kölner Fußballstadion zu erzählen hat, was die Türken hier zu machen haben. Ne? Aber es ist ein anderes Thema. Wegen der wirtschaftlichen Probleme der Türkei ist es natürlich sinnvoll für türkische Interessen, ein Proletariat, das nicht beschäftigt werden kann, also den zweiten, dritten Sohn und Tochter aus Hinteranatolien in die Schweiz, nach Deutschland, nach Österreich, nach Belgien abwandern zu lassen, die Leute dann bei uns vielleicht Geld verdienen, das an ihre Verwandten in die Türkei schicken und dort den Wirtschaftskreislauf wieder bereichern. Darum geht es ja natürlich auch, dass man in der Türkei dann dieses Geld ausgibt. Ne? Auch aus den kurdischen Aufstandsgebieten wandert revolutionäres Potenzial nach Nürnberg zum Beispiel, habe ich das selber schon recherchiert, andere deutsche Städte nach Belgien und so weiter aus. Allerdings können Kurden mit ihrem bei uns verdienten Geld dann die PKK und andere kurdisch-separatistische Gruppen unterstützen. Für was ich Verständnis habe, dass sie einen eigenen Staat wollen, aber diese Auseinandersetzungen Türken, Kurden finden natürlich dann alle bei uns statt. Ne? Dann gibt es natürlich noch islamisch geprägte Staaten, die ein Interesse haben, weil sie so geprägt sind. Das ist ja auch in Ordnung. Islamische Welt, habe ich großen Respekt, die aber dann glauben, sie müssen das dann wieder exportieren. Selbst der mir in einiger Hinsicht sehr sympathische Iran betreibt hier Moscheebauprojekte in Deutschland. Das soll man natürlich auch gerne mal in einem Nebensatz noch dazu sagen. Ne? Selbst wenn man sagt, Ahmadinejad, ehemaliger Präsident, Hut ab, ne? Veranstaltet Revisionistenseminare. Ne? Kann man in den Nebensatz auch sagen, es werden hier vom Iran Moscheebauprojekte betrieben, von Saudi-Arabien natürlich noch viel mehr, vom türkischen Staat noch viel mehr. Haben die auch ihr Interesse, ihre spirituellen, religiösen Dinge einfach zu exportieren? Soweit zu diesen Auswanderungsstaaten. Dann haben wir deutsche Einwanderungslobbygruppen, die für uns viel interessanter sind. Auf der nationalen Rechten ist ja die Untugend, seit ich die kenne, verbreitet, dass man die Schuld, ich vereinfache es jetzt, ja, natürlich immer dem Ausländer gibt, dem Fremden. Also der Fremde ist schuld, dass es bei uns nicht läuft. Aber ich kann natürlich dem Juden Michel Friedmann nicht vorwerfen, dass er ein Jude ist. Also würde ich mir ein Armutszeugnis ausstellen, weil dass der Michel Friedmann jüdische Interessen vertritt, das ist ja seine Aufgabe. Ne? So sollte man ihn in der Talkshow auch ansprechen, dass er jüdischer Nationalist ist, Zionist ist, so soll man ihn dann auch ansprechen. Und wir nehmen das Gleiche für uns in Anspruch, ne? Dass wir das eben auch machen, dann unsere Interessen vertreten. So. Aber wir können natürlich nicht den Juden vorwerfen, dass er dann jüdische Interessen vertritt, herausstellen, dass er die in Deutschland vertritt. Das müssen wir dann schon herausstellen. Oder dem Türken das vorwerfen, dass er Türke ist und dem Amerikaner Trump dann vorwerfen, dass er Amerikaner ist, ja, und dann ihm vorwerfen, er hat auch deutsche Abstammung und warum hört er auf seinen jüdischen Schwiegersohn und so. Ne, das ist alles wichtig, das auch zu analysieren. Aber als Nationalist muss man sich ja mal sich überlegen, wir müssen noch an unsere, hätte ich fast gesagt, Volksgenossen appellieren, warum sie keine deutschen Interessen vertreten, je höher sie ihre Karrieren planen, ne, und von der Presse und von den Medien abhängig sind. Das ist doch der Punkt. Wenn es andere Völker gibt, Türken, Juden, Araber, USA, Russen, ja, oder wen auch immer, die irgendwo Wahlen beeinflussen, ja, dann ist es auch deren Aufgabe, ihre Interessen zu vertreten, die nicht immer mit unseren Interessen übereinstimmen. Das kann uns dann ärgern, aber uns sollte es doch mehr ärgern, dass es Deutsche gibt, ja, die seit Jahrzehnten nichts anderes tun, als das eigene Nest voll zu scheißen, ne, auf Deutsch zu sagen. Das Problem besteht vielmehr darin, dass es starke deutsche Einwanderungslobbyisten gibt, die ihre Gründe dafür haben, ne, die diesem Fremdinteresse, das ich gerade beschrieben habe, aus eigenem ökonomischen Interesse auch entgegenkommen. Die Migrantengruppen und die ausländischen Staaten, die ich ansprach, könnten einem souveränen deutschen Staat nicht eine Einwanderungspolitik aufdrängen, wenn es nicht bei uns in Deutschland starke ökonomische Lobbygruppen gäbe, die selbst auf Zuwanderung drängen. Es gibt natürlich auch Leute, die psychopathologisch veranlagt sind, die seit 1945 halt sich im deutschen Selbsthass wälzen. Claudia Roth, nur jetzt mal als ein Beispiel, ja, dass man das eigene so verachtet, weil Hitler, so wird es halt jetzt gesagt, hat das eigene so überhöht und das Fremde oder bestimmtes Fremdes verachtet, muss man das jetzt umgekehrt machen, das eigene so verachten, und das Fremde ist ja in jedem Fall das Bessere, das ist ja bei uns in der Öffentlichkeit so die Grundtugend, ne? Wenn dann gesagt wird, das ist typisch deutsch, das ist natürlich immer negativ, ne? Das sind deutsche Männer, die in Rimini in Italien am Strand mit Socken und Sandalen unterwegs sind. Das ist typisch deutsch, ist immer negativ, nichts Positives, es gibt nichts Positives. Ne? Und diese Verachtung des eigenen und das Gutmachen des Fremden, das ist natürlich eine Sache, die ist bei bestimmten Leuten psychopathologisch veranlagt, aber natürlich auch opportunistisch, weil man damit natürlich immer auch Karrieren planen kann. Aber die Kapitalisten auch bei uns, und wenn ich sage, die Kapitalisten, ist es kein persönlicher Vorwurf, wenn ich morgen eine Geschäftsidee haben sollte und ich werde Kapitalist, kann jeder mich dann auch beim Wort nehmen. Es gibt ja auch Leute, die sind irgendwann arbeitslos und werden gezwungen, eine Ich-AG zu gründen. Habe ich noch nicht gemacht. Ja. Aber ich habe vielleicht eine Geschäftsidee, werde Unternehmer, dann sagt auch jemand, jetzt ist der Schwab auch Kapitalist. Das ist kein Vorwurf. Ne. Aber die Leute, die Unternehmertum dann in großen Stile betreiben, sind natürlich Systemzwängen auch unterworfen. Ne. Das heißt, wenn Arbeitskollegen von mir jammern über Zeitarbeitsfirmen, dann sage ich denen immer, ja, wenn unsere Firma keine Zeitarbeit ansetzt und die Konkurrenz macht es dann alle, ja, und einer macht es nicht, ist der weg vom Markt, Punkt aus. Oder wenn einer sagt, wir stellen mitten im Ruhrgebiet vielleicht riesengroßes Unternehmen oder Ford in Köln, wir stellen keine Ausländer mehr ein, ja, dann ist natürlich ein bestimmtes Arbeitsmarktsegment dann irgendwo nicht mehr da. Natürlich sollen Unternehmer deutsche Arbeitskräfte einstellen, weil türkische Kleinhändler stellen ja auch ihre Verwandten und Türken ein. Aber es ist nicht so, wenn ich jetzt sage, der Kapitalist, das ist keine moralische Kategorie, dass ich die Leute schlecht mache. Wenn ich morgen Kapitalist wäre, würde ich versuchen, vieles anders zu machen. Aber wenn ich alles anders machen würde, wäre ich dann wahrscheinlich vom Markt weg. Also insofern ist es jetzt kein Vorwurf, nur weil ich jetzt kein Kapitalist bin und habe jetzt Sozialneid gegen Kapitalisten, deswegen bin ich jetzt der Gute und die sind halt die Bösen. Das ist kein persönlicher Vorwurf. Die Kapitalismusvertreter brauchen bei der derzeitigen demografischen Entwicklung bei uns, das sind 1,4 Kinder pro inländischer Frau, beziehungsweise das sind, pro Frau in der inländischer Frau, das sind natürlich die Migranten schon reingerechnet, mehr fremde Arbeitskräfte, Konsumenten und Mieter. Die größten Einwanderungsbefürworter sind bei uns die kapitalistischen Verbände BDI, Bundesverband der Deutschen Industrie, BDA, Bundesverband Deutscher Arbeitgeber, DIHT, Deutscher Industrie- und Handelstag. Jeder von uns, der einen Zugang hat zum Internet, kann in die Suchmaschine Google oder sonst eine mal eingeben, seine Stadt, wenn es eine größere Stadt ist, Leerzeichen IHK, Leerzeichen Einwanderung oder Arbeitskräftemangel oder irgendwas. Man stößt immer wieder auf Presseerklärungen, selbst im entlegensten Cottbus, dass dort Arbeitskräfte mangelt. Also nicht nur, dass man sagt, in Nürnberg mangeln die Arbeitskräfte, auch in Cottbus oder in Schwerin, wo man sagt, Blödsinn, die Leute ziehen dort weg als Köche in die Schweiz, aber dort mangelt auch die Arbeitskräfte. Und es erscheint unlogisch, aber es ist natürlich so, je höher die Zahl derer, die sich auf eine Stelle bewerben, ist, desto besser kann man natürlich die Löhne und Gehälter auch drücken. Deswegen ist natürlich die naive Vorstellung, ich habe irgendwo eine Firma und jeder Arbeitsplatz ist besetzt und man braucht jetzt keine Bewerber mehr, natürlich, die wäre naiv. Also es muss aus Sicht des Kapitals immer die Anzahl der Arbeitskraftanbieter, die Reservearmee, hatte Karl Marx einmal gesagt, also die Leute, die gerne arbeiten würden, die hungrig sind zu arbeiten, weil sie arbeitslos sind und von ihrer Familie gemobbt werden, weil sie faule Arbeitslose sind und die dann sich für alles Mögliche anbieten. So wie der Türke, das sagt man auch nicht im Nationallager in den 60er Jahren, der Türke, der nicht immer, aber oft natürlich auch das gemacht hat, wozu unsere Arbeitnehmer, die mittlerweile mehr gewohnt waren, in höhere Standards dann nicht mehr alles gemacht haben. Und hat man natürlich jetzt den Türken in der dritten Generation hier, der sich unserem Standard angepasst hat, braucht man halt jetzt den Syrer und den Iraker. Und der Russe, der russische Kapitalist braucht halt den Chinesen, ne? Und der dann halt noch die Löhne drückt. Ne? Also irgendeiner, der aus einem unterentwickelteren Gebiet kommt und bereit ist, sich noch mehr krumm zu buckeln als derjenige, der schon mehr Wohlstand gewohnt ist. Ne? Nach deren Wille dieser Verbände sollen 500.000 Arbeitsmigranten pro Jahr nach Deutschland kommen, zusätzlich. Mehr Fachkräfte lautet die Devise, damit nicht nur im Niedriglohnsektor der Minderqualifizierten, sondern auch in der gut ausgebildeten deutschen Mittelschicht vom Facharbeiter bis zum kaufmännischen und technischen Angestellten, Techniker, Ingenieure und so weiter und so fort die Löhne und Gehälter gedrückt werden können. So stand hinter der Kampagne der Green Card für Computerinder während der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder, SPD, die EU- und UNO-Bürokratie, wobei hinter diesen Organisationen natürlich die Interessen der großen Konzerne und Banken dominieren. Und die Computerinder sind deshalb, ja, ich hatte mal im Internet geschaut, im Internet, nicht im Internet, also die Computerinder sind dann in dem Jahr nur 800 gekommen, leider Gottes, also für Gott sei Dank, ne, also für das Kapital leider Gottes. Und warum? Weil der Computerinder halt relativ gut Englisch spricht, geht er halt nach Kanada, USA, vielleicht Australien und anstatt jetzt umständlich diese deutsche Sprache auch noch zu lernen. Ne? Weil viele Arbeitsplätze, Konzerne mittlerweile auch schon auf Englisch umgesprungen sind, aber das ist da wohl doch noch eher die Minderheit und dann müsste halt dieser Inder dann anstatt Englisch am Arbeitsplatz dann vielleicht auch Deutsch lernen und das ist natürlich ein Wettbewerbsnachteil für ihn gegenüber einem Muttersprachler. Ne? Wichtig sind hier auch die Freiheiten des Kapitalismus, von denen hier immer in den Medien gesprochen wird. Das sind die vier Freiheiten des Kapitalismus. Da geht es nicht um die Meinungsfreiheit, wie bei der GfP, ne? Sondern die Freiheit von Kapital, Waren, also von Gütern und Dienstleistungen und von Arbeitskräften möglichst ohne Grenzen. Vielleicht ein kurzer Rückblick in die deutsche Geschichte. Das deutsche Kapital, ich will die Leute nicht grundsätzlich schlecht machen, im 19. Jahrhundert, da gab es im Bürgertum viele Patrioten in der Paulskirche, die waren Patrioten und national, aber schließt natürlich nicht aus, dass ich Patriot bin und denke auch mal an meinen Geldbeutel. Und für die Leute war es natürlich einfach hinderlich, diese deutsche Kleinstaaterei. In zweierlei Hinsicht, diese Zollgrenzen haben die Wirtschaftsentwicklung gehemmt und im Ausland sind wir Deutsche, Klammer auch auf, übrigens auch die Italiener, deswegen natürlich die radikale Zuspitzung dann mit Hitler und Mussolini, die ist daher zu erklären durch diese Kleinstaaterei, die vorgeschaltet war, weil man als Kolonialmächte zu spät auftrat, durch diese Kleinstaaterei maßgeblich bewirkt. Ja. Ja, dadurch hat natürlich das Kapital schlechte Möglichkeiten gehabt in Deutschland. Und das war natürlich ein Grund, neben des Patriotismus, dass man gesagt hat, diese innerdeutschen Grenzen müssen weg. Wir brauchen einen Freihandel innerhalb Deutschlands und müssen dann natürlich auch im kolonialen Bereich uns entwickeln. Jetzt denken natürlich die nationalen Rechten, das ist ja alles wunderbar und recht und gut. Und bei Hitler hätte man es ja dann belassen können oder vielleicht bei Adenauer oder Ludwig Erhard. Ne? Und jetzt geht aber natürlich die Entwicklung weiter. Kapitalismus ist ja dynamisch, organisch, er wächst. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, man stellt jetzt einfach, wie die Konservativen denken, so irgendwie bei Ludwig Erhard, stellt man die Sache jetzt ein und so bleibt es jetzt aber. Ne? Natürlich, das Kapital drängt jetzt weiter. Jetzt geht es nicht darum, wenn ich von Nürnberg hierher fahre, mit der Postkutsche vor der Zeit von Napoleon, da gab es in Deutschland über 500 Staaten vor Napoleon, müssen wir dem Herrn Napoleon ja dankbar sein, das wollte er natürlich nicht, dass mal diese 500 Staaten vereinfacht werden durch glaube ich, 39, da hat es der Bismarck dann schon einfach gehabt, aus den 39 einen zu machen, Klammer auf, Österreich kam dann 1938 dann noch dazu, ne? Sondern es muss natürlich jetzt heute weitergehen, dass man die Grenzen auch über den Nationalstaat hinaus fallen lässt und letztendlich kann die EU als Bundesstaat wird die angestrebt, wogegen sich natürlich viele Mitgliedstaaten Osteuropa in der Migrationsthematik, ne, oder die Griechen in der Währungsfrage viele sperren sich dagegen, viele sperren sich dagegen. Ne? Aber die wollen natürlich den europäischen Bundesstaat durchsetzen, aber stehen jetzt immer noch auf so einem europäischen Staatenbund, der unter anderen Vorzeichen, unter anderen geistigen, kulturellen oder rassischen Vorzeichen für uns ja auch ausreichen würde, geht es natürlich für das Kapital darum, einen europäischen Bundesstaat durchzuführen, damit dieser Markt dann komplett vereinheitlicht wird. Und letztendlich kann es auch nicht darum gehen, dass man dann bei der EU und beim Euro stehen bleibt, sondern es muss ein Weltstaat durchgesetzt werden. Nicht der von Karl Marx, sondern ein kapitalistischer Weltstaat mit einem Einheits-Euro, nicht Dollar, Entschuldigung, also nicht ein Weltdollar, nenne ich den jetzt einfach mal, ja, damit man da wirklich einen gemeinsamen, ja, Einheitsmarkt weltweit hat. Da gibt es ja jetzt auch diese Abkommen, ne, die hier bei uns dann durchgedrückt werden mit den USA und Kanada, diese Freihandelsabkommen. Das geht ja alles in diese Richtung. So, dann haben wir hier diese vier Freiheiten des Kapitals, der Waren, also von Gütern und Dienstleistungen und von Arbeitskräften. In diesem Sinne ist folgerichtig am 1. Mai 2011 die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU auch für osteuropäische Mitgliedsländer in Kraft getreten. Konkret betrifft dies die EU-Mitgliedstaaten Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Estland, Lettland und Litauen, deren Arbeitnehmer jetzt die volle Freizügigkeit auf den EU-Arbeitsmärkten genießen. Offene Grenzen finden auch die Arbeitnehmer aus Bulgarien und Rumänien ab dem 31. Dezember 2013. Nur sehr fortschrittlich in Anführungszeichen verhielten sich die Staatsführungen in Großbritannien, Irland und Schweden, die Ähnliches durchführten. In diesen Ländern sind die Arbeitsmärkte bereits ab dem 1. Mai 2004 vollständig geöffnet. 2006 folgten dann Spanien, Portugal, Finnland und Griechenland. Im Zuge der Arbeitnehmerfreizügigkeiten der EU ist damit zu rechnen, dass auch Menschen, die kürzlich in den krisengeschüttelten Ländern Spanien und Portugal, also da war ja die Krise schon vor wenigen Jahren, ist da angekommen, dass die nicht kürzlich, sondern mittlerweile auch wenn sie ihren Arbeitsplatz in Spanien verloren haben oder in Griechenland, dann einen Arbeitsplatz dann bei uns suchen, in unseren Städten. Ja. Dort werden sie ihrer Aufgabe im Sinne des kapitalistischen Systems gerecht, die Löhne und Gehälter der einheimischen Arbeiter und Angestellten weiter zu drücken. Möglich wird dann auch sein, dass beispielsweise polnische Zeitarbeitsfirmen deutsche und deutsch-österreichische Arbeitnehmer zu polnischen Löhnen anwerben, diese dann in Deutschland und Österreich beschäftigen. Somit wären Bestimmungen, die hierzulande über Mindestlöhne gelten, mit einer polnischen Lösung beispielsweise ausgehebelt. Dies wird eine Rutschbahn bei den Löhnen und Gehältern nach unten bewirken. Es darf deshalb nicht verwundern, dass etwa Hans-Werner Sinn, ehemaliger Präsident des Münchner IFO, Institut für Wirtschaftsforschung, über die EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit frohlockte. Der geborene Westfale betreibt Forschung, um herauszufinden, was der Wirtschaft nutzt. Wirtschaft im Sinne von Sinn oder vielleicht von seinem Sinn, wie er das versteht, oder manche Karlauern Unsinn, ja, aber der Mann weiß natürlich, was er spricht. Ja. Dieser Nutzen ist immer ein Nutzen für die Profitvermehrung, ja, kapitalistischer Unternehmen, einer kleinen Minderheit von Kapitalisten. Die Wirtschaft in den Dienst des Volkes zu stellen, diese Überlegenheit ist für den Herrn Sinn völlig tabu. In einem Interview, das Sinn der Deutschen Handwerkszeitung gab, prophezeite er, dass sich gerade ab dem 1. Mai 2011 bei uns die Arbeitsmarktschleusen nach Osteuropa weiter geöffnet haben. Und diese Einwanderung, so Sinn, sei sehr positiv zu bewerten. Es würden zu uns immer mehr flexible Menschen kommen. Menschen, die, wenn sie aus Polen kommen, vielleicht aus den deutschen Ostgebieten, bei uns dann ihrer dortigen Heimat aufgeben, ne? Und natürlich auch, wenn sie die Löhne bei uns drücken, Menschen hier wieder dazu bewegen, dass sie ihre Heimat hier verlieren. Mitteldeutsche, die in Westdeutschland arbeiten, in Österreich, in der Schweiz. Deutschland ist ja mittlerweile auch ein Auswanderungsland, wird auch immer wieder vergessen, ne? Also die Deutsche, die in Norwegen, Schweden Australien auswandern, ihre Heimat verlassen, auch aus guten Gründen, wirtschaftliche Gründe, oder Wohlstandsrentner, die sagen, sie ziehen jetzt nach Ungarn oder nach Tschechien, in die alten deutschen Sudetengebiete, ja, weil man dort wenigstens unter einer mitteldeutschen Bevölkerung noch leben kann, ne? Zwar als deutsche Minderheit, aber man lebt halt unter Mitteleuropäern in Ungarn oder in der Tschechei. Ne? Da gibt es auch Leute, die mittlerweile aus so einem Grund auswandern, anstatt man dann sagt, man bleibt im Ruhrgebiet, ja, wo sich mittlerweile die gut integrierten Türken im Ruhrgebiet beschweren, dass ihnen von Zigeunern die Fahrräder geklaut werden. Ja? Deswegen wandern da Leute auch aus dem Ruhrgebiet aus, nach Ungarn oder Tschechien. So weit sind wir in Deutschland auch schon. Da die Deutschen immer älter werden, so sind, ne, immer weniger Kinder haben, sei es doch richtig, die Arbeitnehmerschleusen zu öffnen. Denn ein Land, das keine Kinder hat, muss Migranten haben. So einfach ist das für den Herrn Sinn. Auf die Idee, dass Deutsche mit Kinderwunsch bessere Rahmenbedingungen bei uns vorfinden müssen, in der Rente, bei den Löhnen, steuerrechtlich und so weiter, um sich möglichst zahlreich fortzupflanzen, kann der Sinngeber der kapitalistischen Wirtschaft, auf diese Idee kann er nicht kommen. Schließlich geht es ihm um den Unsinn der maximalen Profitvermehrung für Kapitalisten und nicht um ein mit deutschen Menschen bewohntes Deutschland. Bei Sinn geht es nur um eine kaufmännische Rechnung, die da lautet, Einwanderung ist billiger, als in die Zukunft des deutschen Volkes zu investieren. So glaubt er das. Die Kosten die übernimmt ja nicht die Wirtschaft, sondern die kriminellen Ausländer, die die Knäste füllen, zahlt ja wieder der Steuerzahler bei uns, ja, und nicht die Siemens AG oder wer auch immer, ja, direkt. Oder die Integrationskosten, ja, die Deutschkurse für die Neuankömmlinge und diese ganzen Dinge, ne, das zahlt ja nicht das Klientel, für das der Herr Sinn spricht, ja, sondern das wird von der Allgemeinheit, der Sozialbeitragszahler, der Steuerzahler wird es natürlich dann finanziert. Und übrigens auch auf dem Arbeitsmarkt sieht es ja auch so aus, was bei vielen rechten Analysen zu kurz greift. Es wird dann immer wieder gesagt, ja, wir brauchen mehr Fachkräfte aus Irak und Syrien, der syrische Arzt, der irakische Ingenieur. Da lachen die Rechten natürlich immer, weil am Ende natürlich viele von denen das entweder gar nicht sind oder die dann letztendlich als vermeintliche Fachkräfte bei uns halt auch in den sozialen Netzen landen. Das haben natürlich die Rechten, haben dann natürlich zutreffende Argumente, dass da viele in den sozialen Netzen landen. Ich sage jetzt mal, 90% landen in den sozialen Netzen der Iraker, Syrer, die da 2015 zu uns kamen. Aber natürlich ist es möglich, 10% vom Fensterputzer zu irgendwas anderem, Paketzusteller, auszubilden, die dann wirklich arbeiten und unseren Leuten auch die Löhne drücken. Aber für die anderen 90%, die da in die sozialen Netze einwandern, ist ja nicht der Herr Sinn und seine Kundschaft beim Großkapital verantwortlich, sondern die suchen sich ja nur die raus, die man für den Arbeitsmarkt verwenden kann. Und die anderen, die arbeitslos sind, werden von der Allgemeinheit durchgeschleppt. Die kriminell werden, die Frauen, die wir dann psychotherapeutisch behandeln müssen als Vergewaltigungsopfer, das muss ja auch die Allgemeinheit tragen. Ne? Also das macht ja nicht das Klientel vom Herrn Sinn. Ne? Das ist seine Rechnung und nicht eine Rechnung im Sinne einer Volksgemeinschaft, einer Volkswirtschaft. Ähnliches hören wir vom Hauptgeschäftsführer der Heilbronner Industrie- und Handelskammer, Heinrich Metzger, der eine weitere Erleichterung der Zuwanderung von qualifizierten Fach- und Führungskräften aus dem Ausland fordert. Die Zuwanderung sei dringend notwendig. Und die industriellen Vereinigungen Österreichs, das habe ich in dem Vorgängervortrag auch vermisst, solche Dinge mal auch anzusprechen, die industriellen Vereinigungen Österreichs macht auf ihrer Internetseite deutlich, dass es der Kapitallobby um eine richtige Zuwanderung geht. Das heißt natürlich, die Kapitallobby ist jetzt mit dieser Einwanderung, die jetzt stattfindet, vor allem die Frau Merkel vom Zaun gebrochen hat, so natürlich auch nicht zufrieden. Dass man 10% für den Arbeitsmarkt verwendet, 90% nicht, dann vielleicht durch ein aufwendiges Programm aus den 90%, deren Kindern vielleicht dann auch wieder welche mal irgendwann aufsteigen, die für den Arbeitsmarkt was machen können, sondern natürlich will die Kapitallobby, dass wir im Stile des kanadischen Modells ein Einwanderungsgesetz kriegen, dass man dieses 1 zu 9 vielleicht eher auf 50%, die man für den Arbeitsmarkt gebrauchen kann, dass die Quote eben erhöht wird. Das will das Kapital natürlich schon, dass die Auswahl derjenigen, die einwandern und die man für den Arbeitsmarkt gebrauchen kann, natürlich größer sein muss. Das leuchtet diesen Leuten ein. Und wenn man sich Talkshows in den Medien anhört, dann ist es ja so, auch von der Linkspartei bis zur AfD gibt es ja nur eine Meinung, wir brauchen Einwanderung. Das ist so wie im Mittelalter, wenn ich die jungfräuliche Empfängnis, die gibt es einfach. Punkt aus, und da wird nicht drüber diskutiert, sonst gibt es Hexenverbrennung, Scheiterhaufen. Es ist in den Medien völlig klar, wir brauchen unbedingt Einwanderung. Und dann auch bis zur AfD. Die AfD sagt dann nur elitär für die Wirtschaft, wir brauchen halt ein Einwanderungsgesetz, dass die zu uns einwandern, für den Arbeitsmarkt gebraucht werden und dass sie auch Steuern zahlen. Also wie auch in Australien, dass man halt nicht, wie die Frau Weidel das gesagt hat, die Taugenichtse hier alle bei uns einlädt, herzukommen. Auf die komme ich dann auch noch zu sprechen. Ne? Aber dass wir eine Einwanderung brauchen, das ist dann irgendwie völlig klar. Und da frage ich mich immer, wenn das heißt, wir brauchen die Einwanderung, wer sind wir? Sind wir die deutsche Volksgemeinschaft plötzlich, wenn es um negative Dinge geht, um Schuldkult, um Einwanderung, also wenn es um Minuspolitik geht für unser Volk, gibt es dann immer die deutsche Volksgemeinschaft, also wir. Ne, dabei wissen wir doch alle, die Volksgemeinschaft hat Hitler erfunden, was nicht stimmt. Die gab es vor ihm schon, diesen Begriff. Und deswegen dürfen wir ja keine Volksgemeinschaft mehr anstreben. Aber wenn es um negative Dinge geht, das deutsche Volk zu seinem Schaden zu erziehen, dann heißt es immer, wir haben die Ausländer geholt. Das habe ich schon seit 20 Jahren gehört, habe ich gesagt, ich bin Jahrgang 67. Das war zu dem Zeitpunkt, als die Türken da bei uns ankamen und andere. Ich habe sie nicht geholt, meine Eltern haben sie auch nicht geholt, meine Großeltern auch nicht, sind nie gefragt worden. Sind Kapitallobbyisten, die damalige Bundesregierung dazu angehalten haben, die herzuholen. Auch, dass man die aus Hinteranatolien, muss man sie auch herholen, die also kulturell dann überhaupt nicht zu uns passen. Also wir haben die nicht hergeholt. Es gibt keine Volksgemeinschaft, die gesagt hat, wir holen die Ausländer hier herein, sondern es ist einfach eine Propaganda. Und wir brauchen die auch nicht. Wir brauchen diese Einwanderung auch nicht, sondern das sind ganz bestimmte Gruppen, die sagen, sie brauchen die. Der Herr Sinn, Hans-Werner Sinn und seine Kundschaft, ja, das Kapital braucht diese Einwanderung. Ja, es brauchen Leute für ihre Neurosen, wie die Frau Roth, ja, die braucht diese Einwanderung. Menschenrechtsfetischisten, alle Menschen sind gleich, die brauchen die Einwanderung. Oder auch bestimmte christliche Kirchen brauchen diese Einwanderung. Ja, wir haben ja den vorletzten Vortrag gehört über die Reconquista in Spanien, Portugal, als man wenigstens noch in der Lage war, zwischen eigenen und Fremden noch zu unterscheiden. Aber heute lädt man ja den Fremden ein, ja, dass er am Ende dann die eigene, den Kölner Dom dann halt irgendwann in eine Moschee umbaut. Ja, so weit reicht die Toleranz und Dummheit. Und diese Leute brauchen diese Einwanderung aus ihren Gründen. Wirtschaftliche, psychische, sonstige Gründe. Aber wie wir hier sitzen und die meisten Deutschen, vor allem über 2/3 der Deutschen in Mitteldeutschland, die brauchen die Einwanderung mit Sicherheit absolut nicht. Das ist einmal also ganz klar. Das sollte man also widersprechen. Und den Leuten immer sagen, wir, meint ihr die Volksgemeinschaft? Also fangt ihr jetzt doch wieder an, wenn es um negative Dinge geht, das deutsche Volk abzuschaffen, dann haben wir dann doch wieder die Volksgemeinschaft, ja? Die ja ansonsten anrüchig und verboten ist. Es handelt sich auch hier nicht wie bei Hans-Werner Sinn und bei dem Vertreter der IHK in Heilbronn um Einzelstimmen aus der Wirtschaft, die nach mehr Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt rufen. Ja, so sagt Peter Kulitz, Präsident der baden-württembergischen Handelskammer Tages gegenüber den Stuttgarter Nachrichten, fordert er von der Bundespolitik die Aussetzung des Mindestlohns für Asylforderer. Ich sage ausdrücklich Asylforderer. Ne? Seit 2015. Also Mindestlohn muss ausgesetzt werden für Asylforderer. Natürlich mit dem Hintergedanken, dann das für alle, den Mindestlohn wieder abzuschaffen. Und ja, dann muss man natürlich sich die Frage stellen, was wird denn hier alles vermengt? Das, da weist ja ab und zu mal die AfD und die CSU wenigstens noch darauf hin, dass man das vermengt, also die Asylschiene, ne, und man vermengt dann wieder diese Einwanderung aus wirtschaftlichen Gründen. Dass man also sagt, jetzt haben wir 1,5 Millionen Einwanderer aus Syrien, Irak und so weiter seit 2015 zusätzlich hier, deren Asylanträge zum größten Teil abgelehnt werden, wenn das BAMF in Nürnberg, wo ich wohne, mal diese Berge von Akten abarbeiten könnte. Ja. Die Beschäftigten dort haben Einjahresverträge. Nach 2 Jahren werden sie entlassen, werden wieder neue Leute eingestellt. Es ist mir klar, dass die da nie durch die Aktenberge durchkommen. Ja. Aber es geht darum, dass man dann diese abgelehnten Asylbewerber, wie heißt es neudeutsch, umswitcht, also umwandelt, ja, umwandelt plötzlich für den Arbeitsmarkt. Das ist so das Nächste, was sie dann einführen wollen, dass man sagt, 1,5 Millionen Scheinasylanten haben wir jetzt hier, na, müssen wir hier nicht abschieben, die, schauen wir mal, ob wir sie für den Arbeitsmarkt brauchen, und wenn nicht, dann zahlt die Allgemeinheit Hartz IV für die, und die Kneste, wo die dann drin sitzen, zahlt dann auch die Allgemeinheit und nicht die Kundschaft von Hans-Werner Sinn. Das ist so diese Tendenz, in die das geht. Ne? Und dann muss man natürlich sich überlegen, perspektivisch, in welche Richtung wir uns hier bewegen. Es geht in meinem Vortrag, ja, das Kapitalinteresse an der Einwanderung, wir hatten das Thema ja besprochen, wie wir das nennen können. Erst meinte Martin Pfeiffer das Industrieinteresse, dann habe ich gesagt, das Kapitalinteresse klingt besser. Klar, die Ausländer, die bei uns einwandern, arbeiten nicht zum Großteil dann in Banken, ne, die meisten. Ne? Aber die Banken sind wiederum vernetzt mit den großen Industrieaktiengesellschaften. Die haben gegenseitige Aktienpakete, also können wir nicht dieses Interesse der großen Banken und das Interesse der großen Industrieaktiengesellschaften jetzt komplett voneinander trennen. Das geht nicht. Und natürlich ist es ja nicht nur die große Industrie. Es gibt ja auch viele kleine Profiteure. Also wenn jemand sagt, ein Gaststättenbesitzer, jetzt vielleicht nicht hier, ja, er hat auch ausländische Bewerber als Kellner, als Hilfsköche, als Köche. Ne, das muss ja nicht der große Kapitalist sein. Oder ein Asylanwalt. Das muss auch nicht der große Kapitalist sein. Es gibt ja kleine Profiteure. Leute, die Sprachkurse abhalten, Leute, die alles Mögliche machen, ja, die Gefängnisse beaufsichtigen, die ihren Job machen, ihre Arbeit richtig machen. Das kann ja auch jeder von uns selber sein. Brauchen wir nicht mit dem Finger zu deuten, ich bin vielleicht morgen irgendwo bei mir um die Ecke bei Arale oder Esso irgendwo Nachtportier oder verkaufe Zigaretten und Benzin. Dann kann ich auch nicht sagen zu meinem Chef, jetzt kommt der Türke zu mir, dem verkaufe ich kein Benzin. Da bin ich einen Arbeitsplatz los. Also bin ich Opportunist und verkaufe es halt an jeden, der daherkommt. Das ist ja so. Also es gibt ja auch viele kleine Profiteure, nicht nur die ganz großen, die entscheiden natürlich über die Weichen, die gestellt werden Richtung Ausländerpolitik, und nicht der an der Tankstelle arbeitet, nicht der. Ne? Das ist natürlich auch klar. Dann kommt natürlich noch was hinzu. Es geht ja nicht nur um die Arbeitskräfte. Je mehr Arbeitskräfte einwandern und Lohndruck betreiben auf Löhne und Gehälter. Es gibt noch einen gravierenden Faktor. Ich habe den nur ganz kurz angesprochen. Ausländer sind auch Konsumenten und Mieter. Das ist ganz wichtig. Und dieses Argument wird in Zukunft stärker werden. Das wird die Zukunft sein als Arbeitsplätze und Lohndrücker. Weil, Stichwort Digitalisierung, sollte man sich auch mit befassen, nicht nur ein Smartphone bedienen können, sondern sich auch theoretisch damit befassen. Wir werden in Zukunft, die Arbeitsgesellschaft wird sich komplett verändern. Klar, Zukunftsprognosen können immer auch daneben liegen. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, wie die Digitalisierung die nächsten 20 Jahre sein werden. Diejenigen, die kapitalorientiert argumentieren, die beruhigen immer und sagen, die Arbeitswelt wird sich nicht verändern. So die FDP, die Kapitalistenverbände, die ich zitiert habe, die sagen, die Digitalisierung wird nichts verändern. Das wird so sein wie bei den früheren industriellen Revolutionen, dass halt der Heizer von der Lokomotive wegfällt und es kommt ein neuer Beruf und die Leute arbeiten dann woanders. Ne? Aus dem Elektriker wird der Mechatroniker und der Hufschmied bedient heute nur noch Sportpferde. Ne? Das war ja mal ein ganz großer Beruf und dann gibt es da neue Berufe. Aber gehen wir mal davon aus, es werden in Zukunft viele neue Berufe entstehen, neue Arbeitsplätze entstehen, aber ich gehe davon aus, unterm Strich mehr wegfallen. Ja, mehr wegfallen durch diese Digitalisierung, Automatisierung, Roboterwesen, als hinzukommen werden. Und da wird natürlich durch diese Einwanderung, was bei allen Digitalisierungstheoretikern, übrigens auch bei dem Herrn Precht, dieser Fernsehphilosoph, der ein interessantes Buch veröffentlicht hat, ja, aber dieses Thema spart er natürlich aus, nämlich die Frage, wenn dann da immer mehr einwandern und aber immer weniger Arbeitskräfte gebraucht werden, dann wird es ja ein Riesenpotenzial geben von unseren eigenen Leuten und von denen, die einwandern und Migranten, die schon hier sind, die einfach nicht mehr gebraucht werden für den Arbeitsmarkt. Und nicht mehr wie die letzten 20 Jahren, der ja, einen Hauptschulabschluss nicht hat, und Hilfsarbeiter ist bei Ford in Köln, dass der eben durch modernere Bänder wegrationalisiert wird, weil man eben für die zwei Handgriffe, die der 8 Stunden macht, jetzt einen Roboter hat. Sondern da werden auch ganz andere Berufe wegfallen von Leuten, die eine gute Ausbildung haben, ja, wo es dann Online-Formulare gibt. Ne? Oder ich komme nach der Arbeit nach Hause und dann klingelt mein Festnetztelefon und da sagt eine Computerdame, Sie haben 2 neue Nachrichten in Ihrer und so weiter. Ne? Die kann auch nicht so gut telefonieren wie jemand im Callcenter, ne? Der auf Kundenwünsche, auf Gesprächssituationen eingeht. Aber in 10 oder 15 Jahren kann die das wahrscheinlich. Und da sind da nicht mehr die Hälfte von denen jetzt drin, die da jetzt drin sitzen. Ja? Und die Leute, die in den Fabriken sitzen, genau das Gleiche. Und dann haben wir ein riesen Proletariat von Einheimischen, von sogenannten integrierten Migranten, von zusätzlichen Migranten, die nicht mehr für den Arbeitsmarkt gebraucht werden. Das wird wirklich so sein. Und das ist bei vielen Menschen so, wenn die nicht mehr gebraucht werden. Gut, da gibt es dann Leute, die haben Familienarbeit, ne? Die wissen sich gut zu beschäftigen mit Büchern, mit Publizistik, mit Sport, mit irgendwas. Aber es gibt viele Menschen, wenn die nie mehr im Arbeitsprozess gebraucht werden, die werden depressiv und unzufrieden, aggressiv und sind unglücklich. Und das Problem wird die nächsten Jahre zukommen. Da wird es enorme Bürgerkriegs- und soziale Probleme werden da auf uns zukommen, ja, große zukommen. Und es ist natürlich verantwortungslos, dass man die Zahl derjenigen, die da nicht gebraucht wird, für den Arbeitsmarkt dann noch ausdehnt durch Migranten. Das ist also höchst bedenklich und einfach verantwortungslos, dann müsste man eher durch Arbeitszeitverkürzung die Arbeit möglichst auf die verteilen, sofern sie natürlich qualifiziert sind. Nicht jeder ist zum Programmierer geeignet, ich auch nicht. Ja? Also man muss dann die Arbeitszeit verkürzen auf diejenigen, die da sind und die qualifiziert sind und nicht eine Einwanderung vom Zaun brechen, wo man die Zahl derer noch erhöht, die am Ende nicht mehr gebraucht werden. Aber sie werden natürlich gebraucht. Sie werden gebraucht als Konsumenten und als Mieter. So, und jetzt haben wir natürlich eine Diskussion, sage ich zum Schluss. Jetzt haben wir eine ganz neue Diskussion in den Medien. Eine Diskussion, die es vor 10 Jahren schon gab, nur von so linken Spinnern wurden die genannt. Das ist jetzt das bedingungslose Grundeinkommen. So, und das kommt natürlich jetzt, da gibt es Bill Gates Maschinensteuer. Ja. Das bedingungslose Grundeinkommen ist jetzt eine Diskussion, die immer mehr kommt, von ganz links, aber auch bis zum DM-Drogeriechef Götz Werner und auch Leuten aus dem Kapitalbereich, aus dem liberalen Bereich, die das ja aus ganz anderen Gründen bringen als jetzt irgendwelche Linksradikalen. Und die Leute wissen natürlich, warum sie das bringen. Weil Waren, die produziert werden, auch Dienstleistungen, müssen gekauft werden. Das ist einfach so. Es geht ja nicht um eine bedarfsgerechte Wirtschaft, ja, sondern Waren, die produziert, Dienstleistungen, die produziert werden, müssen gekauft werden, sonst liegen sie im Lager. Bringt nichts. Das weiß, das so, nur so funktioniert jede Marktwirtschaft. So. Und deswegen muss man sich ja überlegen, wenn die heutigen Proletarier, Proleten, die noch in der Fabrik sind, deren Kinder in 10, 15 Jahren ja alle zu Hause sitzen, ja, wenn die keine Kaufkraft haben, was sollen die denn dann kaufen? Also wenn die dann alle Hartz-IV-Niveaus sind. Deswegen kommt dieses bedingungslose Grundeinkommen. Ja, hat natürlich für Menschen, die arbeitslos gemeldet sind, den Vorteil, dass man dann halt nicht mehr gegängelt wird von der Arbeitsagentur, was natürlich in jedem vernünftigen Staat auch ist, wenn jemand Leistungen bezieht von der Gemeinschaft, dass er auch irgendwas tun muss. Ja. Ich habe nur kein Problem, wenn jemand sagt, in der BRD, er bescheißt die Arbeitsagentur, weil dieses System hat es verdient. In meinem System müssen die Leute natürlich alle bereit sein, auch zu arbeiten. Das ist logisch, ich auch. Ne? Natürlich, klar. Ne? Aber das ist das Problem, dass die Kaufkraft dann eben nicht mehr da ist, wenn die Leute zu Hause sitzen auf Hartz-IV-Niveau. Und deswegen wird diskutiert über dieses bedingungslose Grundeinkommen. Aber wenn natürlich das bedingungslose Grundeinkommen auch nur Hartz-IV-Niveau ist, dann beißt sich die Systemkatze hier selber in den Schwanz, ja, weil wenn dann Götz Werner von der DM-Drogeriekette sagt, 1.000 Euro bedingungsloses Grundeinkommen, ja gut, da kann ich in Ammerbach im Odenwald existieren, aber nicht in München, ne, bei den dortigen Mietpreisen. Also das ist die Situation, auf die wir da auf die wir hier zusteuern. Ne? Und deswegen müssen wir das Kapitalinteresse an der Einwanderung herausstellen, müssen wir es immer weiter herausstellen und dürfen hier nicht mauern und sagen, ja, das führt doch zum Sozialismus und wir wissen ja hin, wo das führt, in der DDR und im Ostblock. Wir haben das in der Sache des Volkes, das ist die Organisation, in der ich mit dabei bin, Diskussionen seit Jahren mit Martin Laus, ne, mit Martin Laus, wo die einen eher marktwirtschaftlich argumentieren wie Martin Laus und ich eher sozialistisch und wir uns dann irgendwo auch in der Mitte treffen. Es gibt Argumente gegen den Sozialismus. Eigeninitiative wird eher blockiert, ne? Und vielleicht, wenn alles allen gehört, ne, das sieht man ja dann in der Bahn, ne, oder in Schulbussen, wird schlecht behandelt. Da gibt es viele Argumente, die gegen den Sozialismus sprechen. Aber es gibt auch Argumente, die für den Sozialismus sprechen und gegen die Marktwirtschaft sprechen. Am Ende wird es auf ein Mischsystem hinauslaufen, wo man marktwirtschaftliche, sozialistische Argumente in einem vernünftigen Sinne mischt. Wo die richtige Mitte ist, das muss man natürlich herausfinden. Aber am Ende wird ja die Frage, ob es mehr Gründe gibt für die Marktwirtschaft oder mehr für den Sozialismus oder dagegen, nicht mehr ausschlaggebend sein. Sondern wenn wir auf eine Zukunft zusteuern, so utopisch ist die nicht, wo in den Fabriken nur noch die Roboter und in den Callcentern nur noch die Roboter arbeiten und Dienstleistungen und Waren produzieren, die dann von der Masse nie mehr gekauft werden können, dann kann es ja so nicht mehr funktionieren. Und Fabriken und Dienstleistungsunternehmen, die dann überwiegend mit Robotern arbeiten, müssen natürlich in irgendeiner Weise sozialisiert werden. Das ist ja also unumgänglich, diese Diskussion. Und selbst ein seriöser Kapitalist wie Bill Gates, das Stichwort ist gefallen, Maschinensteuer, muss natürlich zu dieser Idee kommen, dass man einen Schritt in diese Richtung geht, wenn irgendwann nur noch Maschinen, Roboter, Automaten, Computer diese Arbeit machen, dann muss natürlich die Frage gestellt werden, wer soll das konsumieren und wer soll das bezahlen. Ja, deswegen brauchen wir eine deutlichere, antikapitalistischere Ausrichtung im nationalen Widerstand. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.